Der Wecker hat nicht geklingelt. In der Nachttischlampe, in der Kaffeemaschine und im Toaster sind die Sicherungen durchgebrannt. Das Transistorradio brummt, die Mikrowelle hat einen Kurzschluss. Die Waschmaschine ist kaputt, der Fernseher implodiert, das Bügeleisen schmort, der Kühlschrank hat sich ausgeschaltet, der Herd raucht, die Spüle ist verstopft, die Dusche kocht. Der Heizkessel ist eiskalt, die Garagentüre klemmt, das Auto springt nicht an, der Bus hat Verspätung, die U-Bahn ist im Eimer. Der Zug ist entgleist. Da bringt es überhaupt nichts, wenn man sich aufregt, den Dingen zu Leibe rückt, an den Steckern rumfummelt und sich die Finger in der Türe einzwickt. Man tut besser daran einzuhalten, nicht blind drauf loszuschimpfen und Beschuldigungen auszuteilen, denn davon wird alles nur noch schlimmer. Denn es lauschen bereits die Ohren, die Augen spähen und ein paar Hände schicken sich schon an, energisch einzugreifen. Am besten, man atmet erstmal ordentlich durch, beruhigt sich, lächelt, entschuldigt sich demütig und gibt dann freundlich zu, dass man ja selber Schuld hat, dass man gestern Abend vom Einschlafen dummerweise vergessen hat, sich dankbar an die kleinen Hausgeister, die Bewacher, die Heimwerker, die Beschützer, die Mechaniker der elektrischen Haushaltsgeräte, der Stromleitung, der Gas- und Wasserrohre, aller mechanischen und elektrischen Dinge zu erinnern, der Gremlins. Die Geister von allem, was sich dreht, sich ein- und ausschaltet, funktioniert, sich anzündet, aktiviert, brummt, dröhnt, saugt, wäscht und malt. Die Geister aller Maschinen, von der kleinsten bis zur größten, von der einfachsten bis zur verzwicktesten. Geben Sie zu, dass Sie im Unrecht sind. Überhäufen Sie die Gremlins mit Komplimenten für Ihren Scharfsinn, für die unvergleichlichen Wohltaten der Zivilisation, die Sie so freigebig und großzügig verteilen. Wie viele schwere Arbeiten, wie viele längst vergessene Frondienste bleiben uns heute dank der findigen Gremlins erspart und sind leider in Vergessenheit geraten. Vor langer, langer Zeit, und so lange ist es schon her, dass die Menschen sich gar nicht mehr erinnern können, haben die Gremlins ganz spontan dem ersten Menschenchef ihre Dienste angeboten und ihm die Idee für das erste Werkzeug gegeben. Was für ein Werkzeug war das denn gleich? Ein ganz einfaches. Ein in ein Stück Holz eingefügter Stein oder ein spitzer Knochen, der in einen zweiten hineingesteckt wird. Ziemlich elementar, die ganze Angelegenheit. Und auf die Idee hätten die Menschen eigentlich auch selbst kommen können. Aber der Funken hat ihnen gefehlt. Den mussten ihnen nämlich die Geister der denkenden Materie, die kleinen Gottheiten der Psychomaterie, liefern. Und im Gegenzug haben sie so gut wie keinerlei Ansprüche gestellt, haben sich lediglich gewünscht, dass sich die Menschen für ihr Intervenieren bei jeder neuen Erfindung dankbar zeigen. So vertrauensvoll, so großzügig und so anspruchslos waren sie eben. Die Elfen, die Zwerge und die Geister des goldenen Zeitalters. Für jedes Geschenk, das sie den Menschen gaben, forderten sie lediglich, dass man ihnen eine Ähre im Feld übrig lässt. Eine Frucht am Baum, eine Tropfen im Brunnen, ein witziges Teilchen der schenkenden Natur, einen wohlwollenden Gedanken ans Unsichtbare. Ein einfaches Dankeschön. Auf den Hammer folgten das Feuer, ein weiteres Werkzeug, das Rad, die Narbe, die Mühle, das Kugellager, die Schraube, die erste mechanische Maschine, die Dampfmaschine und der Motor. Und natürlich alle tragischen Konsequenzen und Fehler, weil sich die Erfinder in ihrem Hochmut nicht mehr an den Pakt mit den Gremlins erinnern wollten. Dabei werden die Gelehrten und Astrophysiker doch mit allen Katastrophenkriegen, Unfällen, Viren und der Umweltverschmutzung laufend daran erinnert, genau wie die einfache Hausfrau, die ihr Haus aus schierer Undankbarkeit der Gefahr aussetzt, dass die Zukunft des Planeten davon abhängt, dass man sich einfach einmal freundschaftlich an den kleinen Gremlin erinnert. Auch wenn wir heute ein bisschen verheisert sind. Ja, stimmt. Was ja auch schön zur Jahreszeit passt. Wir geben unser Bestes heute. Ja. Wir machen einen Weihnachtspodcast, Max. Was machen wir heute, Max? Ja, heute gucken wir die Gremlins-Filme. Ja, die Gremlins-Filme. Du kanntest sie noch gar nicht, ne? Nee, ich habe den nie wirklich gesehen. Man muss dazu sagen, Gremlins, das ist tatsächlich, auch wenn es erstmal auf den ersten Blick komisch erscheint, das sind so typische Weihnachtsfilme. Mhm. Also soweit ich mich erinnern kann, die Gremlins-Filme kamen immer zu Weihnachten im Fernsehen. Mhm. Ich kann mich an keine Zeit erinnern, an denen ich an Heiligabend oder ersten, zweiten Weihnachtstag nicht irgendwie die Gremlins geguckt hätte. Ja. Und ich habe dann einfach vor zwei Jahren auch tatsächlich mal die unglaublich hohe Anschaffung von, ich glaube, 14 Euro getätigt und habe, jetzt muss ich es aber auch nur noch mit haben, da sind sie, und die beiden Gremlins-Filme zu holen. Ich habe jetzt die beiden DVDs mal mitgenommen, 1 und 2. Der eine Film ist von 1984, guck mal hinten drauf. Und der zweite Teil ist von 1990, liegt also schon eine ganze Zeit zwischen den beiden, beiden Filmen dazwischen. Es gibt so Filme, die sind einfach ein wichtiger Teil meiner Kindheit. Ja. Die Gremlins-Filme gehören einfach dazu. Also es gibt irgendwie, wie gesagt, Weihnachten habe ich so in Erinnerung bei einem Kumpel nachmittags irgendwie an Heiligabend noch gespielt. Dann lief auf RTL nachmittags irgendwie Star Wars. Die großen Roboter, AT-ATs, wie die auch mit The Walker halt eben durch die Eisplantage da liefen. Und abends wurde dann Gremlins geguckt. Ja. So, es ist schon, also die Gremlins-Filme sind schon in meiner Erinnerung was wirklich Großes. Mhm. Und als du dann sagtest, du kennst die gar nicht, habe ich gedacht, komm, wir greifen die Chance beim Schopf und machen da unseren Weihnachtspodcast draus. Denn so komisch das auch klingt, die Gremlins sind wirklich typische Weihnachtsfilme. Was hast du von den Gremlins bisher mitbekommen? Uff, nie so wirklich viel. Also meine Eltern haben manchmal davon erzählt, von den Filmen. Das ist ja auch vor meiner Geburt noch, ja. Vor 1995, ganze 10 Jahre zuvor. Also habe ich wirklich nie gesehen. Ist natürlich schade, aber... Ja, weil es sind eigentlich wirklich klassische Filme. Mhm. Was den ersten Gremlins-Film tatsächlich besonders macht, ist, dass es nix ist aus Comedy und einem klassischen Horrorfilm. Einen klassischen Monster-Horrorfilm. Aha. Tatsächlich, du hast, um das vorwegzunehmen, in beiden Teilen, im zweiten Teil noch stärker als im ersten, eine sehr cartoonige Gewalt. Ja. Die Filme sind beide auch von Steven Spielberg produziert worden. Ich sehe gerade FSK ab 16. Der erste Teil ist um einiges brutaler als der zweite. Der zweite ist ab 12 freigegeben. Mhm. Du wirst auch später sehen, wenn wir die Filme dann gucken, woran das liegt. Ja. Da reden wir dann im Zweifelsfall aber dann nochmal extra drüber. K16, kein Wunder, dass ich den nie geguckt habe. Max, das ist keine Entschuldigung. Das ist keine Entschuldigung. Weißt du, wann ich zum allerersten Mal Rambo geguckt habe? Noch nie! Keine Ahnung! Ich würde sagen, wir schmeißen den ersten Teil einfach mal rein. Ja. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, weil, wie gesagt, das sind wirklich Filme meiner Kindheit. Mhm. Ja, cool. Steven Spielberg presents Gremlins. Billy Pelser has a nice home. Billy, is that you? Yeah, Ma, it's me. A nice job. A nice girl. If you're not doing anything this Thursday night, maybe you'd like to go out on a date with me? I'd love to. And loving parents who were about to give him... You're gonna like this. No, don't shake it. We're gonna have to open it now. It won't wait till Christmas. The most unusual gift he ever got. What is it? No. It's your new pet. Come on, Barney, be a good dog. My dad gave it to me. But there are a few things to keep in mind. If you expose it to the light, you may hurt it. If you get it wet, it will multiply. All that from water? They got wet? Yeah, plain water. And most important, no matter how much they beg, never, never let them eat after midnight. Because when they do, they change. Rafe. They become clever. Mischievous. What's going on here? And dangerous. Gremlins, eh? Little monsters. Right. Hundreds of them. Well, I don't know, maybe thousands. They've been here too. Billy, what are these things? Where do they come from? Look, I know it sounds crazy, I know. But in a few hours, you're gonna have a major disaster on your hands. Gremlins, directed by Joe Dante. They'll be expecting you on June 8th. Gerade zu Ende, du sagst es gerade, das hätte ein trauriges Gefühl gegeben, wenn er ja, so. Warum? Keine Ahnung, vielleicht. Er war so schön und. Hat er dir gefallen? Ja, er also fürs hat erste mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Möchtest du mal zusammenfassen, was passiert? Ja, okay, ich versuch's. Also, da ist ein Vater und er versucht zu Weihnachten seinen Sohn noch ein Geschenk zu besorgen und er ist in Chinatown. Und er findet einen Laden von so einem alten, schrulligen Chinesen und da findet er so ein seltsames, seltenes Tier, so ein Mokwai. Und der Chinese will ihm das erst nicht verkaufen, sagt ihm, bringt viel Verantwortung mit sich und damit kommst du nicht klar. Aber dann der Sohn des Chinesen, der verkauft ihn dann doch, weil weil die einfach das Geld brauchen und er bringt ihn nach Hause und so ein bisschen werden erstmal die Figuren vorgestellt. Praktisch der Chinese gab ihm so ein paar Regeln mit, wie dieses Tier dann zu behandeln ist. Also nicht grellen Licht aussetzen, nicht im Sonnenlicht, nicht mit Wasser in Berührung kommen lassen und nicht nach 24 Uhr füttern. Genau. Das läuft schief und nach werden dann halt alle Regeln missachtet und was praktisch jetzt mit den Gremlins passiert, beziehungsweise mit dem Mokwais passiert, wenn die mit Wasser zur Berührung kommen, vermehren die sich und wenn die dann nach 24 Uhr gefüttert werden, verwandeln die sich in Gremlins. Richtig. Und die Gremlins sind so bösartige, verspielte, fiese Kreaturen. Also Quälgeister. Ja, so die Menschen quälen, die Technik sabotieren. Auch Leute umbringen, also der Film ist auch ab 16 Jahre, ich habe gar nicht erwartet, wie brutal der teilweise auch ist. An dem Film sieht man so einiges, was in den 80er Jahren üblich war. Also wir haben ganz zu Anfang ja auch festgestellt, so der Schwarze stirbt zuerst, was ja ein beliebtes, eigentlich ein extrem rassistisches Trope ist, was aber in den 80er bis in die 90er Jahre beibehalten wurde. Billy, also der Sohn vom großen Erfinder, Brian Pelzer, ist auch vollkommen egal, geht dann eben hin und gibt einen der Mokwais an seinen Biolehrer an der Schule und der untersucht dann den den Mokwai noch, also diesen kleinen Wuscheligen mit den spitzen Ohren. Ja. Der kriegt dann eben auch nachmittags was zu fressen, verpuppt sich und dann gibt's eben diese Schlacht zwischen dem einen Gremlin und dem schwarzen Biolehrer, der dann da auch den Kürzeren zieht. Und du siehst also in diesem Gremlin sehr viel aggressives Potenzial, das ist was ganz interessant ist. Und du hast als Nebenfigur hast du den Mr. Futterman, der also auch immer schon mit Billy halt eben spricht nach dem Motto, ja, du hast ein ausländisches Auto, ich glaube, der fährt ein Citroen oder sowas. Du hast ein ausländisches Auto und das kann nichts sein und nur amerikanische Technik ist gut. Und irgendwann, als er dann besoffen ist, ist er dann am Wettern, ja, mein Schneepflug geht nicht, da ist ein Gremlin drin. Und da guck mal hier in meiner Uhr, ein ganz kleiner Gremlin, alles funktioniert, nichts funktioniert. Und die hatten wir damals schon im Zweiten Weltkrieg. Ja, praktisch diese ganzen ausländischen Produkte, die holen uns die Gremlins nachher ins Richtig. Haus. Woher das kommt, das sehen wir dann gleich nochmal, nachdem wir die Filme geguckt haben. Ah. Und da gehen wir nochmal auf diesen Fabelwesen Gremlin ein. Ja, über den Mythos Gremlin ein. Richtig. Gerade ganz zu Anfang hast du ganz stark einen amerikanischen Horrorfilm vor dir. Ja. Was du auch wirklich merkst, also auch sämtliche Klischees eines Horrorfilms werden erfüllt. Das heißt, du siehst das Monster erst nicht, dann plötzlich einmal in Großaufnahme, dann wieder eine ganze Zeit nicht und dann bricht natürlich in Kingston Falls, bricht da die Hölle los. Ja. Ein Stück weit, weil dann die Gremlins irgendwann auch die ganze Stadt überrennen, eben weil die sich sehr stark vermehren, die springen in so einen Pool. Und danach hast du eigentlich, ja, fast schon einen Comedy-Film, also ab dem Zeitpunkt. Einen sehr brutalen und eben auch, wie gesagt, mit einer sehr cartoonigen Gewalt ausgestatteten Comedy-Film, eben wo die Gremlins dann hingehen und an Kabeln rumknabbern und Sachen manipulieren, überall fahren Autos durch die Gegend und fahren irgendwo rein. Ja. Du hast Mrs. Deagle. Oh ja. Die am Anfang eben so etabliert wird, als so diese Schreckschraube, mit der Leuten immer noch was Böses möchte, die Billys Hund auch am liebsten abmuxen möchte, weil der bei denen immer irgendwelche Sachen kaputt machen soll, angeblich. Hm. Die kriegt dann von den Gremlins natürlich auch nochmal eingeschenkt. Ja. Jetzt ist der Film circa 10 Jahre älter als du. Hm. Was ist dir besonders an der Optik aufgefallen? Was sehr auffällig ist, praktisch die Gremlins sind nicht digital gemacht, sondern es sind wirklich so sehr aufwendige Puppen. Hm. Dann hatte man auch noch so ein paar andere Techniken. Einmal in einer Szene war Stop-Motion. Richtig. Das ist mir ein bisschen negativ aufgefallen. Das ist heute wirklich nicht mehr zeitgemäß. Ja. Motion, ne? Und am Ende hatte man sogar einen gezeichneten Hintergrund. Das war, wo die da im Kino waren und dann auf dieses... oder welches meinst du? Nee, ich meine die Szene ganz am Ende, wo der Chinese nochmal auftaucht. Ah, das war dieses Matte-Painting. Film ist von 1984 und dafür ist der echt erst reingemacht. Ja, doch. Kann man sich ansehen. Es gibt, wenn du guckst, es gibt 2 verschiedene Arten von Puppen, die eingesetzt werden. Mhm. Du hast einmal die kleinen Puppen, die sind teilweise Handpuppen oder Animatronics. Das ist, wenn du einen Gremlin siehst bei jemandem, der im Arm ist. Immer wenn du eine Nahaufnahme hattest und die Gremlins eben von ganz nahen zu sehen waren mit sehr detaillierten Muskelbewegungen oder sowas, das waren, ich glaube, 3 bis 5 Mal vergrößerte Puppen. Also normalerweise sind ja 20 Zentimeter die Figuren ungefähr, ein bisschen größer mit den Öhrchen. Und die waren dann 3 bis 5 Mal größer, um dann bei Nahaufnahmen halt ein bisschen mehr Details zu darzustellen. Ja. Das ist nochmal ganz interessant in der Machart. Ja, und die Gremlins selber sind dann hinterher nur noch Handpuppen. Und das ist eigentlich für die heutige Zeit absolut noch ausreichend. Mhm. So gerade, wenn man Fan von Muppet Show ist oder sowas. Ja. Und dann kommt einem das überhaupt nicht so schlimm vor. Und im Gegenteil, es trägt eigentlich noch dazu bei, das ein bisschen cartooniger zu machen. Mhm. Wir werden das auch im zweiten Teil gleich nochmal sehen, dass das auch da noch sehr, sehr gut funktioniert. Ja, du hast es nochmal angesprochen, eben auch diese Ab-16-Freigabe, wo du dann dich auch erst gewundert hattest. Ne? Genau. Und es gab ja immer wieder so kleine Szenen, wo ich dann sagte, jetzt wundert sich noch, dass der ab 16 freigegeben ist. Nee, wirklich nicht. Ich habe es immer so ein bisschen so Kinderfilm gehalten. Ja, der erste Teil ist absolut kein Kinderfilm, also kein Familienfilm, nichts. Ne? Nee. Es gibt eine Szene, da erzählt Katie, oder Kate, die Freundin von Billy eben, dass sie Weihnachten nicht mag. Und sie erzählt eben die Geschichte, das ist total ein bisschen creepy auch, sie erzählt die Geschichte, dass sie an Weihnachten auf ihren Vater gewartet hat und dass sie Weihnachten deswegen nicht mag, weil ihr Vater als Weihnachtsmann verkleidet im Schornstein abgestürzt ist und dort gestorben ist. Ja. Und das ist schon echt heftig, oder? Ja, vor allen Dingen, sie haben die Leiche erst mehrere Tage später gefunden. Und diese Szene, so eine ähnliche Szene wirst du dann gleich im zweiten Teil nochmal finden. Mit Abraham Lincoln. Das hat grob mit Abraham Lincoln zu tun. Aha. Nur ich denke, das ist also allein durch die Gewalt und allein dadurch, wie viele Menschen da sterben, weil die Gremlins töten ja tatsächlich auch Leute. Ja, das hätte ich auch nicht erwartet. Ja, aber auch das ist im zweiten Teil vielleicht nochmal anders. Okay. Die Gremlins gehen dann irgendwann im Laufe der Geschichte, oder im Laufe des Filmes, in ein Kino. Ja. Und gucken dort Schneewittchen und die 7 Zwerge. Oh, was ja im ersten Moment ein bisschen verwunderlich ist, weil das ist ja ein Warner Brothers Film. Hm. Und die Schneewittchen und die 7 Zwerge ist ja ein Film von Disney. Klar. Und jetzt kommt es einem natürlich komisch vor, warum Warner da problemlos einen Ausschnitt verwenden konnte aus einem Disney-Film. Der Grund war, in den 80ern war Disney praktisch tot. Ja. Die hatten also kaum Kohle, die konnten jeden Cent gebrauchen. Das Studio war so gut wie am Boden. Die hatten kaum noch Kohle und die waren wirklich darauf angewiesen, dass das von außen irgendwelche Sachen lizenziert wurden. Mhm. Und deswegen war es dann auch wahrscheinlich für Warner ein leichtes, da diesen Ausschnitt und dieses Poster auch zu bekommen. Und also Disney war in den 80er Jahren weiß Gott nicht der Konzern, der er noch heute ist. Das ist nochmal ein ganz interessanter Fun. Kann man sich kaum vorstellen. Dann noch mehr Fun Facts. Okay. Key Luke, der Schauspieler von dem chinesischen Opa. Oh ja, Der war von George Lucas angedacht für die Rolle von Obi-Wan. Und wenn einem die Kulisse bekannt vorkommt in Kingston Falls, dann sollte man sich mal Zurück in die Zukunft angucken, weil das ist haargenau das gleiche Studio, was da verwendet wird. Das ist, also auch, ich glaube, wenn du von Billys Haus auf die andere Straßenseite guckst, ich glaube, da wohnt Marty McFly. Also das ist total irre. Wir gucken jetzt Gremlins 2, die Rückkehr der kleinen Monster. Jetzt wachsen sie wieder. Das klingt eklig. We told you the rules. Oh, the rules. Remember the first one? One, you can't get them wet. But you didn't listen. Two, don't let them get exposed to bright light, especially sunlight. We made it very clear. And the third one is don't let them... Three. But you got confused. All right, let's go over everything again, all right? We warned you. You keeping some kind of pet in there? Could that have been a... I'm so sorry. Gremlin. You okay? How's your hand? Now, they're back. Wilder. Well, it's rather brutal here. We're advising our clients to put everything they've got into canned food and shotguns. Tougher. And scarier. If these things get out of the building, then that is it for New York. We've just got some problems. They say this is the city that never sleeps. Now, it has a reason. Gremlins 2, the new batch. Rocking your way this summer. Check it out one time, won't you? Ja, also irgendwie mochte ich den ersten Teil lieber. Woran lag das? Das kann ich schwer sagen. Vielleicht liegt es daran, dass im ersten Teil hattest du noch diese 80er-Jahre-Horror-Tropes. Der zweite Teil war irgendwie nur noch komisch und dann so sehr viel Effekthascherei irgendwie so. Und ja, jetzt noch eine neue Art von Gremlins und dann noch irgendwelche neuen Charaktere. Dann kommen wir da gleich nochmal drauf. Ein Gefühl, das ich zum Teil mit dir teile. Wir fangen aber mal vorne an und fassen mal eben die Story zusammen. Und zwar spielt dieser Film nicht mehr in Kingston Falls, in einem, in einem kleinen Dörfchen, sondern spielt in New York, also im Prinzip Manhattan. Billy und Kate sind wohnen jetzt in Manhattan. Ja. Billy arbeitet als Architekt oder Designer in einem für einen großen Bauunternehmer Clamp, Donald Clamp, der ja auch eine 1:1 Anspielung auf Donald Trump ist in dem Fall, was man auch relativ gut sieht. Er ist aber, und das muss man dabei sagen, wesentlich sympathischer, haben wir festgestellt, ne? Ja, doch. Und er ist sympathischer als Donald Trump. Bei der ersten Szene hat man so ein bisschen das Gefühl, dass er auch zu so einem Asshole-Victim wird, wie die Frau im ersten Teil, aber zum Ende macht er sich dann doch ganz gut. Die Grundidee dahinter ist, dass dieser Clamp eben Chinatown kaufen möchte, komplett, um da halt nochmal wieder ein großes Einkaufszentrum zu bauen. Und in einer der allerersten Szenen siehst du eben, wie halt seine Leute eben in diesem kleinen chinesischen Laden wieder auftauchen, wo der alte chinesische Opa unterwegs ist und wollen ihm diesen Laden abkaufen. Und er sagt, nein, ich verkaufe den Laden nicht. Und der Opa ist aber sehr krank und 6 Wochen später ist er tot, leider. Ja, die reißen die Hütte einfach ein. Allerdings ist Gizmo noch in der Hütte. Ja. Und als das Haus eingerissen wird, kann Gizmo flüchten, wird aber von 2 Wissenschaftlern aufgegriffen, die da in diesem Clamp Tower, in diesem Genetiklabor arbeiten. Ja. So, und so kommt Gizmo also auch in diesen Clamp Tower. Durch ein paar Zufälle kommt Billy dann auch drauf, dass Gizmo da ist. Er rettet Gizmo aus diesem Clamp Tower und es kommt, wie es kommen muss. Es kommen ein paar neue Gremlins dazu. Also Gizmo wird nass. Andere kleinen Mogwais kommen aus ihm raus. Die werden dann, geben sich selber was zu fressen nach Mitternacht und schlüpfen dann eben aus. Und durch einen weiteren blöden Zufall wird das dann eine ewig große Population an Gremlins, jetzt eben nicht ein kleines Dorf unsicher machen, sondern diesen Clamp Tower. Was du in diesem Clamp Tower hast, ist, und das fand ich in dem Film wesentlich faszinierender als im ersten. Ja. Du hast viel stärker das Motiv des echten und also in Anführungszeichen echten und fabelhaften Gremlins. Nämlich dieses, was in Amerika fast schon ein geflügeltes Wort ist, dieses there's a Gremlin in the system. Zu sagen, wir haben einen Fehler im System, wir wissen nicht, woran es liegt, es kann ein Gremlin sein. Wir kommen zum mythologischen Gremlin gleich nochmal im Anschluss und vergleichen dann den Film Gremlin mit dem, was seit den 20er Jahren oder sowas des 19. Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts eben als Gremlin gilt. Aber den ganzen Film über funktioniert eigentlich, also diese ganze Technik, diese ganze Gebäude, Automation, die funktioniert schon nicht. Aus sich heraus. Und als dann die Gremlins kommen, die fangen dann erst nochmal richtig an zu manipulieren. Und was du auch sagtest, am Anfang, so, es ist nur noch Comedy, es ist nur noch so Slapstick, es ist tatsächlich, also der Film besteht zu 80% aus Slapstick-Szenen. Ne? Ja. Und es ist wirklich sehr, sehr wenig Horror drin. was dann auch dazu geführt hat, dass die Altersfreigabe dann eben auch dementsprechend niedriger ist, weil der Film ist einfach wesentlich lustiger. Mhm. Und selbst die krassen Schmelzszenen am Ende dann nochmal, ja, die du hast, die sind dann auch einfach wesentlich lustiger, weil du hast in jeder zweiten Einstellung irgendwo eine Anspielung auf Popkultur. Popkultur, Filme und alles. Und es kommen auch keine Menschen zu Tode, außer dieser einen Assistentin. Ja, oder? Ich denke schon, dass da ein paar Leute sterben, aber du siehst es weniger direkt als noch im ersten Teil. Auch die Brutalität ist weniger. Was da drin ist, ist eben so diese Kommerzialisierung. So auch diese Abhängigkeit, die Menschen haben von Technik. Dieses sich verlassen können. Ich gehe durch eine Tür und die dreht sich dann auch. Hm. Wenn ich in den Supermarkt gehe, bei Lidl oder sowas, und die Tür geht auf, dann, oder ich gehe an die Tür ran, dann erwarte ich, dass die aufgeht. Genau. Und wenn die nicht, du gehst einfach auf so eine automatisch öffnende Tür, gehst du drauf zu, weil du weißt, die öffnet sich. Und ich meine, du kennst das vielleicht auch, wenn dich mal dieser Strahl nicht ganz erwischt, und die Tür geht eine Sekunde zu spät auf, dann bist du auch irritiert. So ist unser Vertrauen in die Technik. Dass wir irritiert sind, wenn sie nicht funktioniert. Und das siehst du in diesem Film einfach nochmal sehr direkt. Dann gibt's in einer der Gremlins, dann gibt's die Szene, dass die in dieses Genetiklabor gehen und diese ganzen Mittel zu sich nehmen und dann also mutieren. Und einer wird zu so einem Blitz. Mhm. Zu so einem Elektroblitz. Und dann fliegt er irgendwann durchs Büro von dem Clamp und dann sagt Clamp, die gibt's schon in elektrisch? Ne? Und das ist genau das, so dieses Spielzeug, diese Merchandise, diese Vermarktung von Tieren. Du hast mir eben von dem Furby erzählt. Ja, genau. Ne? Was ja auch im Prinzip genau sowas ist wie dieser Gizmo, der niedlich aussieht, ein bisschen mit den Augen rollt, mit dir redet. Das ist genau das, was passiert ist, auch mit den Gremlins. Die sind vermarktet worden im Endeffekt. Die sind zu Videospielen gemacht worden, die sind zu kleinen Plüschtieren geworden. Ich hatte selber eins als Kind. Ne? Der Film nimmt sich dann auch einfach selbst auf die Schippe und er nimmt auch den ersten Teil auf die Schippe. Ja, das macht er. Indem er auch sagt, so die drei Regeln, die dann nochmal erzählt werden, wo sie dann da in der Sicherheitszentrale sitzen und sagen, ja, was ist denn, wenn er über die Zeitgrenze fliegt, über die Datumsgrenze fliegt oder wenn er noch was in den Zähnen hat und das dann rausflutscht oder sowas. Ne? Also die nehmen sich da auch durchaus selber auf die Schippe und wissen um die Schwäche dieser Theorie oder dieser Regeln, die es da gibt. Mhm. Und das finde ich da einfach ein Stück weit, also diese Selbstreferenzialität und auch diese Szene in der Mitte, ganz besonders, wo der Film dann plötzlich anhält. Was wir gesehen haben jetzt auf der DVD war die Kinoversion. Dass du also im Prinzip, das heißt, als würde der Film abbrennen und dann komisch werden. Es gibt auf der DVD selber und in den Bonus-Features nochmal die Videoversion davon. Dann gibt es dann auch dieses Testbild und alles Mögliche. Und dann gibt es noch irgendwie einen Ausschnitt aus einem Bugs Bunny-Cartoon, zu dem wir auch gleich nochmal kommen. Und noch so einen verbalen Schlagabtausch zwischen den Gremlins und John Wayne. Was finde ich cool ist. So in dieser Stadt gibt's nicht, ist nicht genug Platz für uns beide. So, piu, piu, piu, dann gibt's nicht. Und ihr geht jetzt zurück in euren eigenen Film und irgendwie sowas. Nein, in der Videoversion. Im Fernsehen kriegt man dann mal die eine, mal die andere, je nachdem, worauf sie gerade Bock haben. Die Szene war echt gut. Die war richtig gut, weil man hatte Gastauftritte von? Von Hulk Hogan. Hulk Hogan. Ja. Heute redet keiner mehr über Hulk Hogan. In den 90er Jahren war das der Superstar. So einer von den ersten Wrestlern, die irgendwie angefangen sind, auch so Schauspielern. Hm. Wir reden nicht über Hulk Hogan in diesem Podcast. Gut, der Film ist nochmal von den Special Effects eine ganze Ecke besser. Die Gremlins sehen besser aus, auch cooler aus. Ne? Ja, doch. Also auf jeden Fall detaillierter bezeichnet, mit mehr so Hörnern und nochmal so irgendwie auch lebendiger. Es sind zwar immer noch Puppen zum Großteil. Haben die da auch hin und wieder mal Computeranimationen eingesetzt? Also du hattest zwischendurch eben diese Szene, wenn du Gizmo hast laufen sehen. Ja. Dann hattest du ihn im Prinzip... Ja, ich will nicht sagen computeranimiert, aber es war so dieses Compositing. Ja. Diesen einzelnen Gizmo in die reale Welt reingesetzt hast. Hm. Das ist also im Prinzip jetzt nicht Computeranimation, aber es ist so Computer komponiert, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, okay. Du hast zwischendurch gesagt, dir ginge dieses 90er-Jahre-Ding so ein bisschen auf die Nerven. Also ja, was du beim ersten ich fand Teil? Das noch in der ersten Teil war schon ziemlich 80er-Jahre-mäßig, aber in diesem Teil war es noch mehr so in your face. Erstmal so der so ein bisschen korrupte, ja, jetzt nicht unbedingt so der Firmenboss, der nicht so wirklich sympathisch ist. Der Firmenboss, den finde ich eigentlich wirklich sympathisch, weil er ist eigentlich nur der Chef dieser Firma, der eigentlich gar nicht so viel mit der Leitung der Firma zu tun hat. Der wirklich unsympathisch ist, ist eigentlich der Sicherheitschef. Der ist eigentlich viel problematischer. Aber und hier, seine Chefin hier. Richtig, von, seine Abteilungschefin. Von Bill. Genau. Die da, seine Abteilungschefin oder so. Genau. Ja, auch so grässig, so 90er Jahre Workaholic. Karrierefrau, ständig am Rauchen, Riesenfrisur, dann dieses schreckliche Kleid mit Blazer. Ja, das ist mal so krass, der Film ist über 20 Jahre alt. Ja. Und dann auch so diesen Kulturschock zu haben, wenn du nochmal wieder dann zurückguckst. Das hast du aber auch, wenn du ein altes Fotoalbum von dir selber zum Beispiel mal aufmachst, ne? Hm. So, du bist ja auch in den 90er Jahren aufgewachsen. Ich glaube, was du da angehabt hast, willst du heute auch nicht mehr anziehen. Das ist ganz normal. Reden wir jetzt über den mythologischen Aspekt. Die Geschichte, die ich am Anfang der Sendung vorgelesen habe, stammt aus einem Buch, das muss ich noch erwähnen aus rechtlichen Gründen, sonst gibt es Ärger. Aus einem Buch namens Die große Enzyklopädie der kleinen Leute von Pierre Dubiot, französisch, und mit Bildern von Claudine und Roland Sabatier. Da wird der Gremlin im Prinzip so dargestellt, der sieht aus wie eine Rohrzange, mit einer Latzhose an und einer Fliegermütze. Also die Fliegermütze sehen wir auch gleich nochmal. Die Fliegermütze ist da ganz elementar. Eine Latzhose und darüber eben, darum eben viel Werkzeug. Dieses Buch stammt von Anfang der 90er Jahre, 1994, glaube ich. Also schon ein paar Jährchen nach dem Film. Allerdings kommt der Gremlin aus einer Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Und zwar zum ersten Mal erwähnt wird der Gremlin ungefähr 1928, 29, und ist zu sowas wie einem, ja, ich will fast sagen, In-Joke unter Piloten geworden. Und zwar haben die Piloten damals gesagt, unsere Flugzeuge funktionieren nicht. Wir verstehen nicht, was daran nicht funktioniert. Eigentlich hätte es funktionieren müssen. Die Nazis haben uns Gremlins ins Flugzeug gesetzt. So war das tatsächlich wirklich. Und das wird auch im Film dann auch immer angesprochen, wo dann Vaterman irgendwann sagt, ne, ja, die Ausländer, die bringen uns mit ihrer Technik hier nach Amerika, die Gremlins. Im ersten Teil. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das hatte ich nicht erwartet, dass die diesen mythologischen Aspekt dann nochmal ansprechen. Das haben die auch wirklich sehr gescheckt gemacht. Genau das ist es. Allerdings haben die Piloten dann im Zweiten Weltkrieg auch gemerkt, ach blöd, die Nazis haben ja auch Probleme mit ihren Flugzeugen. Ja. Haben die also auch Gremlins. Also wurden die Gremlins entnazifiziert sozusagen. Und es gab dann also den Gremlin als eigene Spezies oder eigenes Fabelwesen. Ganz hervorstechend ist aus dem Jahre, 1943, 44 oder 45 so ungefähr, die Illustration aus einem Disney-Buch im Prinzip vom bekannten Kinderbuchautor Roald Dahl. Der hat so Sachen geschrieben wie der fantastische Mr. Fox, der ist auch verfilmt worden als Stop-Motion-Film mit George Clooney beispielsweise. Charlie und Schokoladenfabrik hat der geschrieben und noch so einiges mehr. Und Roald Dahl hat dann zusammen mit Disney dieses Buch rausgegeben. Es war ein Kinderbuch, eine Geschichte über den Gremlin Gus, der sich mit einem Piloten anfreundet. Und diese ganze Gremlin-Gesellschaft im Prinzip verändert. Also die Idee hinter diesem Kinderbuch ist, es gibt ein Volk der Gremlins irgendwo in einem Wald. So, die leben im Wald wie die Schlümpfe im Prinzip später. Und der Mensch kommt und holzt den Wald ab. Und die Gremlins haben jetzt einen Hass auf die Menschen und fangen an, deren Flugzeuge zu zerstören. Und dazu muss man sagen, die Gremlins sehen hier auch sehr anders aus als bei Steven Spielberg dann hinterher. Ich habe hier mal mitgebracht einen Comic aus dem Jahre 2011, und zwar Mickey Epic. Das ist ein Videospiel, was irgendwann mal für die Wii rauskam. Da muss man dann so malen und sowas. Und da hat Gremlin Gus eben auch eine große Rolle, einfach nur damit man das mal illustrieren kann. Und Gremlin Gus ist hier dargestellt, eben mit einer Fliegermontur, einem Fallschirm auf dem Rücken. Da ist er. Eine Fliegerbrille. Und eigentlich, wenn du diese ganze Montur, diese Fliegermontur, die Brille wegdenkst, ist das im Prinzip so eine koboldartige Figur mit diesen Hörnern. Also die Hörner sind schon Teil des Körpers. Ich hab dann entsprechende Illustrationen auch nochmal verlinkt. Und dieser Gremlin Gus in dem Mickey-Comic ist eben die identische Figur, die man auch in Roald Dahls Buch entdeckt. Was der Gremlin eben mit anderen mythologischen Figuren eben teilt, also vielen, vielen Zwergen, Elfen, Kobolden oder sowas, ist so die Angst von Menschen, die einfach nur noch auf einen Charakter oder auf eine Wesenheit projiziert wird. in dem Fall einfach der Verlust über die Kontrolle von Technik. Ne, dass man einfach die Technik nicht mehr kontrolliert, nicht mehr versteht, was ist da jetzt kaputt. Ja. Und das war gerade in den 50er, 60er, 70er Jahren in der amerikanischen Kultur sehr wichtig, weil man da eben anfing, so die ersten automatischen Haushaltsgeräte zu haben. Das ist ja das, was im ersten Teil immer wieder schief geht, diese kleinen selbstgebastelten Haushaltsgeräte von dem Erfinderpapa. Und da funktioniert ja auch nichts. Ne? Und das ist genau das, was in Amerika eben zu der Zeit passierte, zu sagen, eine einfache Hausfrau versteht nicht, wie ein Mixer funktioniert. Ne? Das kann sie nicht verstehen. Trotzdem muss sie ihn benutzen, weil sie sonst das Essen nicht fertig kriegt. Eine Hausfrau weiß nicht, wie eine Waschmaschine funktioniert. Trotzdem muss sie es bedienen können. Und wenn es dann kaputt geht und keiner weiß, woran es gelegen hat, dann muss es ein Gremlin gewesen sein. Eben auch als Erklärung für menschliches Versagen, für Krankheiten. In Roald Dahls Gremlin-Buch ist es so, dass der Pilot dann irgendwann eine schwere Erkältung hat und trotzdem fliegt und er stürzt ab. Im Buch siehst du aber, wie parallel zum Absturz hunderte von Gremlins sein Flugzeug auseinandernehmen. Obwohl eigentlich der Pilot krank ist und das daran liegt, dass er abgestürzt ist und das nur knapp überlebt, wird es im Buch auch so dargestellt, als hätten die Gremlins sein Flugzeug manipuliert. Einfach weil der Mensch das auf diesen Gremlin projiziert. Und dann gibt's noch eine Unterart, die heißen dann Sponjules oder Spandrules. Das sind im Prinzip die gleichen Wesen, die leben aber in der Luftschicht ab 30.000 Fuß, also ungefähr 10 Kilometer. Und das ist genau auch die Luftschicht, ab der ein Flugzeug anfängt zu vereisen. Das heißt, die Sponjules sind dafür verantwortlich, dass dein Flugzeug vereist und dass du deswegen abstürzt. Dann gibt's neben dieser Disney-Version von dem Gremlin noch weitere Versionen. Es gibt zwei Bugs Bunny-Cartoons. Der eine heißt Falling Hair. Der kommt, glaube ich, aus den 50ern. Und dann gibt's noch einen zweiten, der ist ein bisschen später, der heißt Russian Rhapsody. Und das ist beides Male. Ich glaube, in Falling Hair trifft dann Bugs Bunny auf einem Flugplatz an einen Gremlin. Irgendwie muss dann Bugs Bunny dieses Flugzeug fliegen, aber der Gremlin manipuliert dieses Flugzeug immer wieder, haut irgendwelche Sachen kaputt. Und in der zweiten geht es dann so weit, dass dann irgendwann sogar Adolf Hitler eins von den Flugzeugen fliegt und der Gremlin da irgendwie mit, den habe ich nicht geguckt, den muss ich nochmal nachschauen. Aber der ist wohl sehr seltsam. Und der Gremlin sieht da auch dem Disney-Gremlin sehr ähnlich. Das heißt, sowohl bei Mickey Mouse, quasi bei Mickey Mouse, wie hier in diesem Buch, als auch bei Bugs Bunny gab es eben den Gremlin, diesen mythologischen Nachkriegs-Gremlin, hätte ich jetzt fast gesagt. Eine weitere Gremlin-Version war bei der Twilight Zone in der Episode Nightmare at 20,000 Feet. Und das ist eigentlich eine der klassischsten Episoden, die es überhaupt gibt. Ja. Das ist dann William Shatner im Flugzeug und beobachtet, wie ein Gremlin die Tragfläche manipuliert. Die ist auch zigfach parodiert worden, teilweise bei den Simpsons und sowas. Hm. Und dann gibt's, das habe ich hier nochmal rausgesucht, das siehst du hier, das ist so ein Aufklärungsplakat. Gremlins love to pitch things in your eyes oder at your eyes. Ne? Wear safety goggles. Das ist im Prinzip, Gremlins werden auch für eigenes Fehlverhalten oder unsicheres Verhalten verantwortlich gemacht, eben so. Und jetzt den Unterschied eben zum Film Gremlin zu haben. Das ist nochmal wirklich ganz spannend, weil es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal, die Film-Gremlins sind diese mythologischen Gremlins, die halt einfach nur noch anders aussehen. Weil du kannst ja nicht diese monströsen Gremlins jetzt als Buch verkaufen, sondern die müssen ja niedlich aussehen, was sie auch zweifelsohne tun. Und die werden dann einfach nur noch als diese, werden dann auch als diese identifiziert, weil der Vaterman sagt ja, ah, ich bin ja gar nicht verrückt, es gibt sie ja wirklich. Die zweite Möglichkeit eröffnet dann aber der Roman zum Film. Und zwar im Roman zum Film gibt's ein Detail, was im Film gar nicht groß angesprochen wird, im zweiten Teil ganz kurz. Die Gremlins sind nämlich Experimente eines außerirdischen Genwissenschaftlers, die durch Umwege auf die Erde gelangt sind. Oh. Und zwar ist nämlich genau das passiert, was hinterher mit den echten Gremlins passiert ist, nämlich sind als Merchandise gekommen. Die wurden erschaffen in diesem Buch als Knuddelwesen, als Haustier für jedermann. Und was dabei rauskam, war eben der Mogwai, der allerdings durch dieses Genexperiment ein paar Fehler gehabt hat. Eben wenn er nass wird, vermehrt er sich. Und wenn er eben zu einer bestimmten Zeit des Tages frisst, verwandelt er sich eben in diese Gremlins. Und über Umwege sind die vor Jahrhunderten auf der Erde gelandet und wurden dann von der chinesischen Kultur so weit verstanden und kultiviert. Also es gab auch wohl noch mehrere Ausbrüche innerhalb, aber die sind nicht dokumentiert worden. Gizmo ist im Prinzip der letzte überlebende Mogwai. Und er wird nur deswegen behalten, sozusagen als Mahnmal, damit das nicht wieder passiert. Und dadurch, dass der Vaterman ja sowieso, der hat einen Kriegsschaden. Das kann man, glaube ich, definitiv sagen. der Vater Männer irgendwann sagt, oh ja, oh, die sind ja tatsächlich so, wie ich mir das denke. Das sind Gremlins. Und dann werden sie eigentlich nur noch als diese mythologischen Gremlins im Prinzip identifiziert. Sind sie aber vielleicht gar nicht. Wobei, das wäre jetzt Headcanon, das wäre eine Interpretation der Interpretation, das wäre ein bisschen zu weit gegriffen. Ja. Es gibt da allerdings eben nochmal dieses kleine Detail. Das war's! Ja, schön. Mein Gremlin-Monolog. Man könnte noch was sagen zu der Rede, die der Chinese am Ende von Teil 1 hält, nämlich dass der Mensch mit allen Gaben der Natur ganz unverantwortlich umgeht. Ist das somit die Moral der Geschichte? Ich denke, die Moral der Geschichte ist eben tatsächlich die Abhängigkeit der Menschen an die Technik. Du bist als Pilot dazu ausgebildet, ein Flugzeug zu bedienen. Aber du bist als Pilot nicht dazu ausgebildet, es zu reparieren, es zu verstehen. Ja. Das heißt, du begibst dich da in eine Situation, die du nicht verstehst als Mensch. Es gibt Leute, die sind nicht in der Lage, ohne E-Auto morgens zur Arbeit zu kommen. Es gibt Leute, die sind nicht in der Lage, ohne einen Rollstuhl beispielsweise, ohne einen Rollstuhl, einen elektrischen Rollstuhl, sich überhaupt fortzubewegen. Ja. Herzschrittmacher. Was eigentlich gute Sachen sind. Aber wenn diese Technik mal versagt, weil wir es nicht verstehen, dann sind wir ganz schön am Arsch. Und das ist genau das, was der Opa eben auch versucht zu sagen, als er den Gizmo dann wieder rausholt, ist, ihr kriegt irgendwas, mit dem ihr umgehen sollt. Ja. Etwas sehr Kompliziertes, ich habe euch gesagt. Der Mogwai bedeutet viel Verantwortung und ihr habt es nicht hingekriegt. Und das ist das, was dann passiert. Dann würde ich sagen, beenden wir diesen Monolog, den ich hier schon seit einer halben Stunde halte. Ja, wird vielleicht zu langsam mal Zeit. Wir gucken zurück auf... Ja, ein bisschen mehr als 4 Monate Nerd. Ich glaube, das ist schon mal ein stolzer Zeitraum, ne? Ja, doch, stimmt. Hättest du gedacht, dass wir das so lange machen? Nee, ich hätte nicht damit gerechnet, dass das wirklich so viel und so professionell wird. Mhm. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wir sind im Dezember, das heißt, wir hören uns wieder im Januar. Das stimmt aber auch noch nicht ganz. Wir hören uns wieder an Heiligabend. Denn an Heiligabend kommt noch die mysteriöse Wichtelfolge raus. Oh ja. Von der wir immer noch nicht wissen, wer sie für uns macht. Das heißt, ihr kriegt am 24., also einfach am 24. nochmal in den RSS-Feed gucken. Dann findet ihr auf jeden Fall nochmal die Wichtelfolge. Wir hören uns dann wieder im Januar. Dann können wir auch sagen, wo unsere Folge gelandet ist. Das heißt, wir wünschen euch jetzt noch frohe Weihnachten. Ja, frohe Weihnachten. Ärgert eure Familie nicht, fresst nicht so viel, schenkt euch nicht so viel, schenkt den Leuten lieber unterm Jahr was, da haben die mehr von als an Weihnachten. Ihr hört jetzt noch Musik von Sophia Talwick, ein wunderschönes, kleines, etwas trauriges Weihnachtslied, aber die Sendung war schon nicht besinnlich, wie sollen wir dann auch die Sendung besinnlich beenden, aber es ist ein schönes Lied. Max, frohe Weihnachten! Ja, frohe Weihnachten, Steffen. When you're 8 years old and you're sitting by the fire and your grandkids are playing outside in the snow. Will you think of her then, of the girl you once loved and how you never told her and she never knew? When the Christmas lights shine on you and your family surrounds, would you wish for her now and that you would have told her she was the love of your life? In the winter of your still be burning in your eyes when you come to think of her smile, and it makes you so angry that your memories have faded, but that her face is still so clear in your mind. When the Christmas lights shine on you and your family surrounds, would you wish for her now and Ah!